und willkommen beim Filamente-Podcast. Mein Name ist Jerry und das hier ist die 18. Folge dieses Strick-Podcasts am 18.08.2016. Ihr findet die Notizen dazu auf meinem Blog unter www.filamente.blogspot.de, mein Profil auf Ravelry unter Schwanengesang und mein Profil auf Instagram unter filamente.podcast. Hallöchen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Schnapszahl-Folge. Gestern hatte ich eigentlich schon eine Folge aufgenommen, aber aus irgendeinem Grund kann ich sie nicht wirklich hochladen. Von daher setze ich mich jetzt hin und mache das Ganze eben nochmal. Was wollte ich sagen? Ja genau, erstmal wollte ich mich für das Feedback bedanken, das ich bekommen habe. Ich habe ja gefragt, ob es jemanden stört, dass ich kein Intro habe oder keine... euch nicht erst langsam zu den Inhalten geleite und vorher ein wenig Smalltalk mache oder so. Das Feedback, das ich dazu bekommen habe, war ziemlich eindeutig und es hieß, dass ihr das fast bevorzugt oder zumindest nicht bemängelt. Von daher freue ich mich sehr, denn das kommt mir ziemlich gelegen und damit kann ich auch gleich zum Thema kommen. Am Anfang stehen wie immer die fertigen Sachen, nur habe ich diesmal absolut nichts zu berichten. Von daher können wir gleich weiter zum nächsten Punkt. Das sind nämlich die aktuellen Projekte. Und zwar habe ich ja vor zwei Wochen erzählt, dass ich gern neue Projekte anfangen würde, zum Beispiel gerne diese Agnes stricken, aber dass ich dazu neues Garn kaufen müsste und ich da im Zwiespalt war, ob ich das mache, worauf ich Lust habe oder ob ich vernünftig bin und Geld spare. Die Vernunft hat gesiegt und ich habe meinen Beatnik wieder rausgekramt und das Vorderteil angeschlagen. Beatnik ist ein Zopfmusterpulli von Nora Gorn. Der wird in Teilen gestrickt und hat auf der Vorder- und Rückseite eine Art Gitternetzmuster aus Zöpfen und links und rechts sind die umrahmt von Tulpenzöpfen, die selber nochmal ineinander verschlungen sind. Und der Kragen ist in U-Boot-Form, also relativ weit und abstehend. Ich habe schon erzählt, dass ich ziemlich lange an diesem Pulli rumkrebse. Das sind jetzt wirklich 3 Jahre inzwischen, in denen ich den Pulli mehrmals angeschlagen und dann doch wieder geribbelt oder weggeworfen habe. Aktuell sieht es aber ganz gut aus. Ich habe ja erzählt, der Pulli ist mir eigentlich ein bisschen zu lang. Ich habe dann das Rückenteil nochmal gewaschen und so trocknen lassen, dass es ein wenig in die Breite geht. Also ich habe es ein wenig in die Breite gezogen und dadurch wurde der Pulli natürlich auch ein wenig kürzer. Von daher hoffe ich mal, dass die Länge passen wird, wenn der Pullover fertig ist. Außerdem hat das Waschen bewirkt, dass sich die Farbe noch ein wenig verändert hat. Vorher war das Gelb ziemlich orangestichig. Das wurde jetzt ein bisschen weniger, geht mehr in die gelbliche Richtung, die mir besser gefällt. Von daher bin ich damit aktuell doch relativ zufrieden. Ich habe auch, als ich diesen Entschluss gefasst habe, relativ schnell und viel dran gestrickt, also das Bündchen gestrickt und zwei Musterrapporte und die Hälfte der Abnahmen. Und dabei ist mir gekommen, dass ich den Pulli wahrscheinlich absichtlich länger gestrickt habe und das einfach vergessen habe. Und ich denke, das liegt daran, dass ich früher immer darauf geachtet habe, dass meine Pullover mindestens steißlang sind oder noch ein Stückchen länger. Und ja, wahrscheinlich habe ich einfach dieses Ziel verfolgt und deshalb mehr Rapporte gestrickt, bevor ich die Abnahme gemacht habe. Denn in der Anleitung kommen die relativ früh und davon muss ich absichtlich abgewichen sein, weil so sehr vertun würde ich mich jetzt nicht in einer Anleitung. Zumindest denke ich das mal. Allerdings habe ich dann irgendwann doch nicht mehr so viel Lust auf diesen Pulli gehabt und ihn auf die Seite gelegt. Damit kommen wir zum nächsten aktuellen Projekt und das ist ein Kuscheltier, beziehungsweise zwei. Die Anleitung heißt Daphne und Delilah und ist von Rebecca Danger. Und das sind zwei Monsterchen. Das eine ist größer als das andere und hat eine Bauchtasche, in die man das kleine Monster stecken kann. Die beiden Monsterchen werden gestrickt Und das große Monster hat Streifen und das kleine Monster ist einfarbig. Und die Farben wählt man eben so, dass das kleine Monster dieselbe Farbe hat wie das große, also eine der beiden Farben. Man kann es natürlich auch komplett anders machen, nicht Streifen, beide Streifen, keine Ahnung. Aber mir hat diese Idee der Komplementarität gefallen. Und zwar ist dieses Monsterchen ein Geschenk für meinen Freund. Und die Idee ist, dass jeder ein Monster bekommt. Einer bekommt das große, der andere das kleine. Und immer wenn wir uns wieder treffen, können wir die beiden Monsterchen quasi wieder vereinen. Das klingt zwar ganz schön kitschig und ist es wahrscheinlich auch, aber ja, was soll ich sagen, das finde ich eigentlich nicht schlimm. Ich finde die Idee einfach süß. Und der Hintergrund ist halt einfach, ich würde die Monsterchen nicht jedes Mal zusammenstecken, wenn wir uns jeden Tag sehen würden. Allerdings ziehe ich bald weg und daher fand ich das einfach eine schöne Idee, dass wenn mein Freund mich besuchen kommt oder ich ihn besuchen komme, wir dann die Monsterchen dabei haben. Und ja, also ein bisschen peinlich ist es mir jetzt schon, über meine Kuscheltiere zu reden, aber jetzt habe ich schon angefangen. Ich habe ja schon mal ein Kuscheltier für Phil gemacht, nämlich Phipps. Das ist ein gehäkelter Teddybär und die Anleitung ist von Rachel Ho. Und den Teddy habe ich vor 3 Jahren gehäkelt und den nehmen wir wirklich immer mit. Beispielsweise nehmen wir ihn mit, wenn wir in den Urlaub fahren. Dann tue ich ihn immer in meinen Rucksack und zwar so, dass er rausschauen kann, damit er mitbekommt, was wir machen. Und wenn mein Freund mich besuchen kommt, dann bringt er auch immer Phipps mit. Und wenn er ihn nicht mitbringt, dann bin ich traurig, weil ich mir denke, jetzt ist der kleine Phipps ganz allein in der dunklen Wohnung. Und deshalb denkt Phil eigentlich schon immer dran, den kleinen Phipps mitzubringen. Und wenn ich dann dieses Kuschelmonsterpaar fertig gestrickt habe, dann hat zum einen Phipps einen Freund und ist nicht immer alleine. Und wir können dann eben immer diese Monsterchen zusammenstecken. Das ist quasi mein Strickpendant zu den Yin und Yang Ketten, die es in den 90ern immer gab, um auszudrücken, wer die beste Freundin ist oder so. Ja, dieses Monsterchen stricke ich aus Resten, die ich noch habe. Ich musste mich wirklich sehr zusammenreißen, kein neues Garn zu kaufen. Die eigentliche Idee war, Sockenwolle zu nehmen, und zwar in Blau und Gelb. Das hatte ich noch da und das sind so ungefähr die einzigen Sockenwollen, die nicht musterbildend sind. Allerdings haben diese speziellen Farbtöne dann doch nicht zusammengepasst. Stattdessen habe ich meine Holzgarne genommen, die ich noch habe. Und zwar habe ich von Jay noch so ungefähr 50 Gramm übrig. Also der Coast in der Farbe Jay, das ist von Phil's Pulli übrig geblieben. Und dann habe ich einen Fehlkauf. Ich habe zu Beginn des Jahres 6 Knäuel Coast in der Farbe Skylight gekauft, in der Erwartung, dass das ein graues Garn sei, aber tatsächlich ist es ein kühles Hellblau und das ist ungefähr die letzte Farbe, die mir steht. Und erst dachte ich, naja, das kannst du am Ende noch umfärben, aber irgendwann hat mich die Lust verlassen und ich dachte mir, naja, so gut finde ich die Idee doch nicht, nachher wird das nicht gleichmäßig mit der Farbe. Und dann war die ganze Arbeit umsonst. Auf jeden Fall stricke ich mit diesen beiden Garnen. Und in der Anleitung ist keine Maschenprobe vorgegeben, sondern man strickt halt einfach mit dem Garn, das man hat. Und je nachdem wird das Monster größer oder kleiner. Ich wollte ein relativ großes Monster haben. Ungefähr so groß wie Phipps. Oh Gott, wie groß ist Phipps? Ja, vom Ellenbogen bis zur Fingerspitze des Mittelfingers ungefähr, so groß ist er. Und da die Holzgarne relativ dünn sind, irgendwo zwischen Lace- und Sockenwollstärke, habe ich die Garne dreifach genommen. Und das habe ich so gemacht, dass ich eine Schlaufe gebildet habe mit dem Garn und durch die Schlaufe das Garn durchgezogen. Und das macht man die ganze Zeit wieder. Das nennt sich Navajo Knitting. Dazu habe ich mal ein Video gesehen von Lucy Needby und daran habe ich mich einfach erinnert und das so gemacht. Das ist eben eine Technik, die eigentlich vom Spinnen kommt. Da gibt es eben das Navajo Plying, das genau dieselbe Bewegung ist, nur verzwirnt man da eben das Garn und hier bleiben die Fäden parallel, aber dafür hat man eben 3 ohne extra Knäule wickeln und dann nochmal zusammenwickeln zu müssen. Bloß wurden meine Monsterchen trotzdem relativ klein. In der Anleitung sind ein paar Beispielgrößen angegeben. Da steht eben dabei, welche Garn- und welche Nadelstärke verwendet wurden und wie groß die Monster wurden. Und für die Kay mit Nadelstärke 4 kam da eigentlich ein Monster raus, das so 30 cm groß ist. Aber meines ist, weiß nicht, 22 cm groß, also doch ziemlich klein. Und ich finde halt, das ist keine Größe, die sich gut kuscheln lässt. Also nicht, dass ich mit meinem Kuscheltier nachts im Arm einschlafen würde, aber so rein hypothetisch, wenn man das wollte, würde das mit diesem Muster nicht gehen. Ne? Also nur so am Rande erwähnen. Ja, leider zu klein geworden. Das kleine Monster wird natürlich nochmal viel kleiner, aber das war gar nicht erst zum Kuscheln gedacht. Von daher ist das nicht so schlimm. Das kommt ja eben in die Bauchtasche des großen Monsters. Und was ich an dieser Anleitung total putzig finde, sind die kleinen Geschichten, die die Designerin dazu geschrieben hat. Und zwar wird da erklärt, wer Daphne und Delilah sind. Die Daphne ist das große Monster und die Delilah die kleine. Und Daphne ist die Mama und Delilah ihr Baby. Und die Bauchtasche gibt es deshalb, weil die beiden gerne reisen und das Baby dann gern in der Weltgeschichte rumguckt und sich alles anschaut, aber sehr schnell erschöpft ist. Und dann kommt es wieder zurück zur Mama in die Bauchtasche. Das fand ich total süß. Und weiterhin steht da noch, dass unter dem Teil, der beschreibt, wie man die Zahnreihe befestigt, und zwar strickt man das Monster in einem Stück und hat dann nur den Kopf und die Beine. Und die Arme werden extra gestrickt und am Ende bekommt das Monster noch Augen und eine Zahnreihe. Und diese Zahnreihe wird eben aus Filz aufgeklebt und damit das gut fest drauf bleibt, soll man das Monster dann mit Büchern beschweren. Und dann steht da dabei, dass das zwar rigoros klingt, aber die Monster sehr dankbar dafür sind, weil sie dann eben feste Zähne haben. Und solche kleinen Mini-Geschichten finde ich einfach total süß. Aktuell habe ich das große Monster fertig gestrickt. Ich habe es noch gewaschen. Und zwar ist es eben so, dass diese Holzgarne dieses Spinnöl enthalten. Und die Coastin hält zwar davon nicht so viel wie die Supersoft, aber es ist schon so, dass mir der Unterschied auffällt zwischen dem gewaschenen und nicht gewaschenen Garn, was die Farbe und die Haptik anbelangt. Und wenn wir jetzt wieder hypothetisch den Fall aufnehmen, dass eine erwachsene Person mit dem Teddy im Arm einschläft, dann fände ich das nicht so schön, wenn dabei dann diese Spinnöle eingeatmet oder ins Gesicht gerieben werden. Ja, das große Monster ist wie gesagt fertig gestrickt und gewaschen und trocknet jetzt. Und dann muss ich noch das kleine Monster stricken, kann die beiden ausstopfen und die Arme und die Augen und den Mund aufbringen. Von daher wird das bald fertig sein, das kleine Monster. Das kann man bestimmt an einem Abend stricken. Das große hat ein bisschen länger gedauert. Bei dem großen Monster, das gestreift wird, habe ich leider einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich nicht ganz verstanden, wo da der Rundenanfang sein soll. Und ich habe ihn auf dem Rücken und eigentlich soll er an der Seite sein. Und ich denke, das kommt deshalb an die Seite, weil man da weniger diese Stufen wahrnimmt, die entstehen, wenn man in Streifen in der Runde strickt. Und bei mir sieht man diese Stufen eben auf dem Rücken. Und ich habe versucht, dem ein wenig entgegenzuwirken, indem ich die erste Masche immer links abgehoben habe. Und das macht man nämlich in jeder zweiten Reihe nach dem Farbwechsel. Also man strickt sein Zeug, möchte mit einer neuen Farbe beginnen, strickt eine Runde ganz normal, dann kommt die zweite Runde immer noch in der zweiten Farbe und da hebt man dann die erste Masche links ab und den Rest strickt man dann normal. Und so geht es dann bei jedem Farbwechsel. Ich habe das so gemacht und ein wenig hilft es schon, aber so wirklich perfekt wurde es nicht. Und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht nach dem Waschen, wenn ich das noch so hinzupfe, dann wird es schon. Aber es hat nur so halb funktioniert. Der untere Körper, ja, das war das HDD aus dem Frankenreich. Das untere Teil ist schon sehr gleichmäßig geworden, aber oben hat man dann schon diese Stufen und da ist es mir auch nicht mehr gelungen, die irgendwie auszugleichen oder unsichtbar zu machen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, um Streifen so zu stricken, dass man keine Stufen hat. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man die Streifen da so dick machen kann, wie man möchte, oder ob das nur funktioniert, wenn jeder Streifen nur eine Runde hoch ist. Und zwar nennt sich diese Technik Helix-Knitting. Das habe ich noch nie probiert. Ich habe es mir eben nur angeschaut, als ich überlegt habe, was ich gegen diese Stufen machen kann. Und da hat man, teilt man die Runde in so viele Partien, wie man Farben hat. Und man strickt dann nicht eine Runde in einer Farbe jeweils, sondern nur abschnittsweise. Man hat dann eben in einer Runde mehrere Farbwechsel. Und das bildet dann eine Spirale nach oben, ohne diese Stufen zu haben. Allerdings weiß ich, wie gesagt, nicht, ob das in meinem Fall auch funktioniert hätte oder nur, wenn man die Streifen nur eine Reihe hoch macht. So, das sind dann auch die einzigen beiden Projekte, an denen ich in der letzten Zeit gearbeitet habe. Dafür habe ich in nächster Zeit ziemlich viel geplant. Und das erste Stück, das ich relativ bald anfangen würde, ist ein Tuch. Und zwar soll das relativ elegant, ist das falsche Wort, kompliziert auch, aber naja, es soll ein Nähtuch werden. Und zwar wird das ein Tuch für meine Mutter. Ich selbst trage keine Tücher, die viele Lochmuster haben oder eben jetzt solche filigranen Lochmuster. Filigran ist das richtige Wort, weil das nicht zu mir passt. Aber ich finde solche Tücher schon schön anzuschauen. Und meine Mutter hätte gerne so ein Schultertuch, aber sie kann leider nicht stricken, beziehungsweise nicht viel mehr als glatt rechts. Von daher bekommt sie das von mir. Und das Tuch ist von Bunitz und heißt Dons Macabre. Das war ein Mystery Curl letztes Jahr von ihr. Und inzwischen ist die Anleitung eben als Ganzes verfügbar. Und das ist ein Dreieckstuch, das am Anfang ein paar Reihen kraus rechts hat. Und dann ziemlich schnell in das Lochmuster übergeht, das zur Spitze hin oder zur Kante hin immer ja, filigraner wird. Und außerdem werden Perlen eingestrickt. Das ist also ein ziemlich schwieriges Tuch für mich, weil ich selbst nicht gut im Lace-Stricken bin. Mich hat das nie so gestört, weil ich solche Sachen sowieso nicht besonders mag. Aber das wird eben jetzt was für meine Mutter und ich denke, sie wird sich sehr darüber freuen. Sie war nämlich ziemlich traurig darüber, dass ich jetzt dann weggehe. Und ich meine, ich habe zu ihr gesagt, ja, ich gehe dann für 2 Jahre hier Master machen, ne? Und sie hat verstanden, okay, ich reise aus nach Australien und komme nie mehr wieder. Von daher habe ich mir gedacht, schenke ich ihr irgendetwas zum, naja, nicht zum Abschied, aber, naja, doch schon zum Abschied, aber weniger dramatisch. Abschied klingt immer so nach, man sieht sich nie mehr wieder. Naja, auf jeden Fall ist das der Anlass, zu dem sie dieses Tuch bekommt. Das Garn, das ich dazu verwende, habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist die Holz Coast in Skylight. Und zwar habe ich, wie gesagt, davon 6 Knäuel. Und ich habe ja schon gesagt, dass mir die Farbe nicht steht. Und von der Idee des Umfärbens bin ich auch deshalb abgekommen, weil meiner Mutter solche Farben eben total gut stehen. Und dann dachte ich mir, wozu die Mühe machen mit dem Umfärben, was risikoverbunden ist, wenn ich es auch einfach ihr schenken könnte und an ihr sieht es gut aus. Also was soll der Witz? Ich denke, das Tuch wird so 2 Knäuel verbrauchen und eines geht noch an die Monster, dann habe ich noch 3 übrig. Zu dem Garn musste ich dann aber noch Perlen kaufen. Und zwar steht in der Anleitung, man braucht Perlen der Größe 6/0. Ich habe nie mit Perlen gestrickt und hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Und im Internet gibt es eine Liste, in der nachsehbar ist, dass das 3,3 mm im Durchmesser ergeben. Davon gab es leider nicht viele Größen bei Idee. Sie hatten sehr viele Perlen, die deutlich kleiner waren und welche, die deutlich größer waren. Aber in 3,3 gab es nicht so viel. Deshalb habe ich dann welche genommen, die 4 mm Durchmesser haben. Und zwar sind die Perlen gräulich, aber schimmern in den Regenbogenfarben. Und das ist ja sehr viel Kitsch. Also ich würde es nicht tragen, aber ich weiß, dass es meiner Mutter total gefallen würde. Ich habe dazu noch eine dünne Häkelnadel gekauft in Nadelstärke 1, 1 mm. Und zwar habe ich mir im Internet angeschaut, wie man wohl am schlauesten diese Perlen ranbekommt. Und ich fand die Version mit der Häkelnadel noch am sympathischsten für mich. Es gab dann noch eine Möglichkeit mit Dental Floss. Was heißt denn das auf Deutsch? Zahnseide, genau. Aber das hat mir nicht so gut gefallen. Dann nehme ich lieber die Häkelnadel. Und das Tuch habe ich vor, in den nächsten 4 bis 6 Wochen fertig zu bekommen, denn dann beginnt das neue Semester und bis dahin wollte ich es dann halt einfach übergeben haben. Mein Wort in Gottes Ohr, ich weiß ja nicht, ob das so klappen wird, weil ich eben nicht so gut im Lace-Stricken bin. Mich verwirren die Muster irgendwie. Zopfmuster gehen, damit habe ich kein Problem. Aber das liegt doch daran, dass die sehr plastisch sind und man sofort sieht, was man gemacht hat. Beim Lochmuster sieht für mich alles erstmal aus wie ein großes Durcheinander und ich kann da gar nicht unterscheiden, ob das so, wie es jetzt ist, richtig ist oder ob ich einen Fehler gemacht habe. Und wenn ich schlau wäre, würde ich regelmäßig Lebenslinien, sagt man auf Deutsch Lebenslinie? Ihr wisst schon, Hilfslinien? Nein, ihr wisst schon, diesen Faden durch die Maschen ziehen, zu dem man zurückribbeln kann, damit man nicht alles neu aufmachen muss, wenn man einen Fehler gemacht hat. Ja, genau das sollte ich machen, am besten nach jedem Clou, aber so wie ich mich kenne, bin ich wahrscheinlich viel zu faul. Naja, schauen wir mal. Ich habe neben diesem komplizierten Tuch noch ein einfacheres Modell geplant. Und zwar war ich kürzlich mit Freundinnen unterwegs und habe da meine Sandbank getragen. Und die beiden fanden die total schön und haben gemeint, strick mir auch was, ich gebe dir Geld dafür, ich finde das total toll. Und für Geld stricken würde ich jetzt nicht, weil ihr wisst wahrscheinlich selber, diese Stundenlöhne kann niemand bezahlen. Und dann müsste man, weiß ich nicht, ja, eine viel geringere Summe annehmen, die halt nicht der Arbeitszeit entspricht. Und von daher verkaufe ich meine Strickzeit nicht, aber ich habe mir gedacht, wenn meine Freunde das so sehr mögen und so, sich so sehr wünschen, dann schenke ich denen doch was zu Weihnachten. Und der einen Freundin, naja, beiden Freundinnen habe ich schon mal was gestrickt. Der einen habe ich ein Kinderkleid für ihre Tochter gestrickt und der anderen habe ich mal einen Schlauchschal geschenkt. Aber dieser Schlauchschal war so fürchterlich. Den habe ich aus Filzwolle gestrickt. Das war eben, als ich gerade angefangen habe zu stricken, aus Filzwolle. Und ich glaube, ich habe den sogar verdreht und dann als Möbius-Schal verkauft. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall war das ein fürchterliches Monstrum. Damals war ich stolz wie Oscar, heute schäme ich mich in Grund und Boden. Und deshalb möchte ich auch der Freundin ein Geschenk geben, das ein bisschen hübscher ist als dieser grausliche Schlauchschal, damit der in Vergessenheit gerät. Und das Muster, das ich da im Kopf habe, ist Clockwork von Stephen West. Das ist ein Schal, der seitlich gestrickt wird, also mit mehr Maschen, aber dafür weniger Reihen. Und das Tuch hat mehrere Achsen, an denen man Zu- oder Abnahmen arbeitet. Das weiß ich noch gar nicht, weil ich die Anleitung noch nicht angeschaut habe. Und insgesamt ist dieses Tuch zweifarbig, nämlich sind die Ränder und diese Achsen in einer Farbe. Und die Flächen dazwischen werden gestreift in einmal der Randfarbe und dann einer Kontrastfarbe. Und weil ich eben, wie gesagt, so viel von den Holzkursgarnen noch übrig habe, werde ich die auch verwenden. Denn der Freundin stehen zufälligerweise auch so kühle Töne, von daher passt das ganz gut. Bloß habe ich es eben gerade nicht so eilig mit diesem Tuch oder Schal. Ich werde das halt anfangen, wenn mir das Danse Macabre zu anstrengend geworden ist und ich keine Lust mehr darauf habe. Als nächstes geplant habe ich dann noch einen Schal für mich. Und zwar habe ich letztens auf Ravelry nachgesehen und da waren neue Vorschläge von Anleitungen, die neu rausgekommen sind und mir gefallen könnten. Und da war ein Tuch dabei von Amber O'Brien und das heißt Alinda. Das habe ich gestern noch gekauft, weil ich zufällig gesehen habe, dass es dann noch Rabatt gab bis Mitternacht. Und dieses Tuch ist ja angelehnt an die Konstruktion, die ich bei Martina Behn zuerst gesehen habe. Und zwar sind es diese seitlich gestrickten Tücher, die aber dennoch den breitesten Teil in der Mitte haben. Es gibt ja noch die Möglichkeit, so ein Dreieckstuch seitlich zu stricken, aber das wird dann von rechts nach links immer größer. Und bei den Tüchern, die ich gerade gemeint habe, wird das von rechts nach links größer und dann wieder kleiner zum Ende. Und so ähnlich funktioniert auch dieses Tuch. Allerdings ist die Mittelachse so geformt, dass sich kein Dreieckstuch ergibt, sondern ja, irgendetwas zwischen Rechteck und Halbkreis. Und durch diese Form hat man dann einen Schal, also man könnte das Ganze auch als Stola tragen wahrscheinlich, aber die Designerin hat das als Schal drapiert und so hat mir das auch gefallen. Und der fällt dann eben schöner, als wenn man einfach nur ein normales Rechteck stricken würde. Da kreuzen sich eben die Enden so schön. Und ich habe schon seit einer Weile ein Tuch im Kopf, das so ähnlich ist, weil mir aufgefallen ist, dass ich es schön finde, wenn man zum Beispiel die Sandbank als Schal trägt und sich da die Enden so ein bisschen kräuseln. Aber so ganz war das nicht, was ich wollte. Und dann habe ich ein Tuch gesehen von Jumper Cables, das heißt Lyra. Und das wird als Parallelogramm gestrickt. Man hat erst weniger Maschen und nimmt dann mehr zu und dann am Ende irgendwann wieder ab. Keine Ahnung, ich habe die Anleitung letztendlich doch nicht gekauft, weil das Tuch in glatt links gestrickt wird aus ja, 1600 Metern, glaube ich, Lacegarn. Und dazu war ich dann einfach zu faul, muss ich zu meiner Schande gestehen. An sich mag ich Krausrechtstücher gar nicht so sehr. Ich meine, meine Braidsmaid, genau. Die sind krausrechts und die finde ich sehr schön. Aber ansonsten bin ich davon eigentlich nicht so der Fan. Allerdings ist das Tuch von Amber O'Brien in krausrechts gestrickt und hat aber regelmäßige Lochmusterstreifen. Und ich fand dieses Vorschaubild so schön und mir ist da gar nicht aufgefallen, dass das krausrechts war, sodass ich dann doch die Anleitung gekauft habe und mir gedacht habe, dass mir das gut gefallen könnte. Im Original wurde ein Garn verwendet, das zur Hälfte aus Seide und zur Hälfte aus Wolle besteht und dadurch glänzt das Garn sehr schön. Und dieser Glanz hat mich an mein Leinengarn erinnert, das ich noch übrig habe. Ich habe nämlich vor einer Weile in Litauen Leinengarne bestellt, einmal in Pink und einmal in Rostrot. Und aus dem Rostroten wollte ich eigentlich einen Top stricken, aber irgendwann hat mir die Idee nicht mehr so gut gefallen und jetzt mache ich lieber diesen Schal daraus. Wann ich den anfangen werde, weiß ich auch nicht. Ich meine, wir haben jetzt Mitte August. Viel Zeit hat man nicht mehr, um mit einem Leinenschal gut bedient zu sein, fürchte ich. Und die Farbe ist eben auch eher etwas für den Sommer. Von daher, keine Ahnung, kann sein, dass ich wahrscheinlich nur drei Reihen dran stricke und mir dann denke, nein, jetzt ist es Herbst, jetzt wird es kalt, jetzt will ich einen riesigen, wolligen Schal und keinen aus Leinen. Werden wir dann sehen. Mir fällt gerade übrigens auf, dass ich ein Projekt unterschlagen habe bei den aktuellen Projekten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es da gar nicht so viel zu erzählen gibt. Und zwar ist das mein Pulli. Nämlich die Lila von Carrie Bostick Hoach oder Hoke, ich bin mir gar nicht so sicher, wie man das ausspricht. Und das ist ein Raglan-Pullover, der einen abgerundeten bzw. gebogenen Saum hat. Und die Anleitung gibt es in verschiedenen Versionen für verschiedene Garnstärken und mal von oben oder von unten gestrickt. Als Raglan-Pullover ist es in allen Fällen, der eben von oben oder von unten gestrickt wird. Und ich habe die Version Lila Light, weil ich den ersten Pulli aus Sockenwolle gestrickt habe. Und jetzt stricke ich das Ganze aus einem DK-Garn. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich kleinere Größen stricken könnte mit dem dickeren Garn. Allerdings stricke ich mit Nadelstärke 3,0. Und es hat sich ergeben, dass ich genauso weit zunehmen musste wie bei dem Pulli aus Sockenwolle. Bloß, was sich verändert hat, war der Anschlag der Maschen zu Beginn. Da habe ich die kleinste Größe angeschlagen, weil ich mir gedacht habe, dass der Ausschnitt doch ziemlich groß werden könnte, wenn ich gleich mit Größe 4 oder 5 anfange. Und so habe ich mit der kleinsten Größe angefangen. Das ist eben ein Raglan von oben. Und habe den Anstrich immer wieder auf meine fertige Leile aufgelegt und dann geguckt, wie sich die Größen verhalten. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eben doch genauso viele Zunahmen machen muss. Mittlerweile bin ich mit dem Körper auch fast fertig. Ich habe so knapp 800 Gramm verstrickt, bisschen mehr als die Hälfte. Und bin auch fertig mit den verkürzten Reihen, die diesen gebogenen Saum ergeben. Ich habe ja, als ich damals die Leila gestrickt habe und glaube ich auch, als ich die Leila Light jetzt neu angefangen habe, erzählt, dass ich nicht so glücklich war, wie die Anleitung geschrieben ist, weil der Saum nicht für jede Größe neu berechnet wurde und dementsprechend eigentlich nur in der Größe aussieht, die als die das Grunddesign ergeben hat. Und die anderen Größen, die daraus berechnet wurden, sehen da nicht mehr gut aus, weil die Maschenzahl für den Saum nicht angepasst wurde. Dementsprechend habe ich bei den ersten beiden Zahlen jeweils 10 Maschen mehr gestrickt, als in der Anleitung stehen, bevor ich gewendet habe. Und das sieht so aus, als hätte ich es mehr oder weniger getroffen. Ich denke, so 2 bis 4 Maschen mehr wären auch noch gut gewesen. Aber jetzt hat man wirklich einen starken, ausgeprägten Bogen und nicht so, wie es in der Anleitung beschrieben ist oder wie es sich aus der Anleitung ergibt, dass der Saum vorne die meiste Zeit gerade ist und dann irgendwie so rechts und links vom Hüftspeck dann abfällt, als ja, wollte man seine Reiterhosen verstecken oder so. Ich bin, wie gesagt, mit diesen verkürzten Reihen fertig und stricke jetzt den Abschluss. Und zwar ist das bei diesem Pulli so, dass das kraus rechts gemacht wird. Und bei meiner Version aus Sockenwolle habe ich die Abschlüsse schmal gehalten, weil mir das da besser gefallen hat. Aber mit dem dickeren Garn mache ich das so, wie es in der Anleitung steht und stricke 5 cm lange dicke Bünde. Oder breite Bünde, genau. Und da habe ich eben gerade die Hälfte und ja, so 2,5 cm fehlen mir noch, dann kann ich abketten und die Ärmel beginnen. Und die Leila Light sieht eigentlich 3/4 Ärmel vor. Aber weil ich mit dickerem Garn stricke und das Ganze ein Winterpullover werden soll, stricke ich ganze Ärmel, damit das Ganze eben schön warm ist. Und das war es dann auch schon wieder. Das sind alle Projekte, an denen ich arbeite oder zu arbeiten gedenke. Oh Mann, Grammatik ist doch ganz schön schwierig. Die ich geplant habe, genau. Und damit verabschiede ich mich heute von euch. Ich wünsche euch für die nächsten 2 Wochen sehr viel Strickzeit und viel Spaß bei euren Projekten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss und bis dahin.